Rilke on Black von Ken Brun. Der 1,93 große, 100 Kilo schwere Nick, der so aussieht, als hat er schon mindestens einen Nasenbruch hinter sich, ist eigentlich kein Krimineller, sondern nur ein Schläger, der seine Aufträge hinterher in der Regel sogar selbst bereut. Dann trifft Nick aber Lisa und verliebt sich in sie und wie so oft macht ihn die Liebe ziemlich blind. Also lässt er sich, um an einen Haufen Geld zu kommen, auf eine Idee ein, den reichen Geschäftsmann Ronald Baldwin zu entführen. Es war nicht so, dass ich eines Morgens beim Aufwachen dachte, du musst Rausschmeißer werden. Es war nicht Gottes Wort in mein Ohr. Mein Türsteher wurde heute eingebuchtet. Lässt mich einfach hängen. Aber mein Aussehen stimmt. Ich bin 1,93 groß, bring 100 Kilo auf die Waage und sehe fies aus. Sie sehen aus, als könnten Sie auf sich aufpassen. Meine Nase sieht gebrochen aus. Oder als hätte sie es verdient. Schon mal in der Branche gearbeitet? Ich lächle nicht oft. Braucht man dafür einen Schein? Ich habe schon Arbeit gehabt, wo man Knasterfahrung braucht, wenn das hilft. Das ist allerdings ein Vorteil. Und wenn Sie mich fragen, sollte es sogar Bedingung sein. Ich fragte ihn nicht. Nehmen Sie es mir nicht übel. Ich meine das als Kompliment, wenn ich sage, Sie sehen wie ein Schläger aus. Ich bekam den Job. Und was schlimmer war, den Anzug dazu. Ein Smoking. Ich war gut, hielt die Probleme auf einem Minimum und schlug selten jemand. Selten hart. Ich war höflich. Und das in Southeast London. Und vielleicht ist das die beste Waffe überhaupt. Ich bin nicht lange zur Schule gegangen, aber ich versuche mich weiterzubilden. Reader's Digest. Bereichern Sie Ihren Wortschatz. Gibt es etwas Erbärmlicheres als einen Gorilla im Anzug, der gebildet klingen will? Ich schlug ihn hart. Nein, Schätzchen. Erbärmlich ist etwas anderes. Erbärmlich ist, wenn man einen Mann schlägt, der schon am Boden liegt. Rilke on Black von Ken Brun. Aus dem Englischen von Brigitte und Niklaus Helbling. Ich schulde dir was, mein großer Freund. Ich habe von solchen Typen im Reader's Digest gelesen. Und Dex bleibt niemand etwas schuldig. Die Beschreibung passt genau. Dex ist ein Psychopath. An einem frühen Morgen hatte ich ihm Prügel erspart, als ihn zwei Typen vor seinem Haus verdreschen wollten. Shit, toi. Ja, was auch immer. Ich hatte ihn auf einen Drink in mein Haus eingeladen, schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite. Dex war klein und drahtig, krauses, sandfarbenes Haar und das Gesicht eines Teenagers. Damals war er 38. Ich bin Dexy, wie Dexys Midnight Runners. Kennst du die noch? Kann ich mich nicht erinnern. Waren mal die große Numero Uno. Come on, Eileen. Es ist an mir vorbeigegangen. Du warst also in der Band? Scheiße, nein. Ich nahm mal früher Dexedrin. Eine ganze Menge von den fiesen Dingern. Und, Amigo, hast du eine Klingel? Eine Klingel? Ein Namen, Mann. Was soll diese Schweigenummer? Nick. Das ist mal ein Männername. Keine schwulen Schnörkel. Nichts als das blanke Label. Er sah sich im Zimmer um. Der Stapel Reader's Digest war peinlich sichtbar. Du bist doch nicht Zahnarzt, oder, Nick? Ich hatte immer schon vorgehabt, ein paar klassische Platten zum Vorzeigen anzuschaffen. Einfach in den Laden gehen und eine Ladung Kulturmist abholen. Mikados und so. Garniert mit ein paar Concertinos und Allegros. Jetzt hab ich's. Du bist ein Rodeo-Star. Was ich hatte, war Country and Western. Die Stadt ist nicht ideal dafür. Wahrscheinlich hast du mal eine falsche Ausfahrt erwischt. Er legte Patsy Cline auf. Laut. Keine Sorge, Kumpel. Kenne ich alles aus eigener Erfahrung. Fühl dich einfach wie zu Hause. Bloß keine Umstände. Wir leerten die Flasche. Freunde wurden wir nie. Dex kannte sowas nicht. Aber wir waren oft zusammen. Hey, White Boy. Lässt uns denn alle rein in deinen Club? Ich bin kein Verbrecher. Ich tat es für eine Frau. Weiß nicht mal, ob ich sie wirklich mochte. Aber so viel ist sicher. Ich lag ihr zu Füßen. Sieh an. The Three Degrees. Drei schwarze Frauen, alle in Hyperlaune. In voller Montur mit Miniröcken, hauchdünnen Strümpfen. Im Garten der Lüste. Mein Mund wurde trocken. Hört mal, er kann sprechen. Ich war genervt, weil ich einen Yuppie hatte anfassen müssen. Manchmal ist eine Ohrfeige die einzig richtige Antwort, aber echt gut ging's mir danach nie. Ach, weißer Junge, bitte verrat uns doch, wo hast du bloß diesen Anzug her? Ich berührte kurz ihren Arm. Was werde ich dir sagen, wenn wir uns auf eine Sache einigen können? Wie einigen, weißer Junge? Was könntest du für die arme kleine Lisa tun? Wie soll das gehen, ne? Das geht so, Lisa. Du sagst nicht mehr weißer Junge zu mir und ich nenne dich nicht Nigger. Na, wie sieht's aus? Ich kenne das ganze Gerede. Eine Berührung kann elektrisch sein und all das. Habe ich nie geglaubt. Ich muss einfach mal wieder bumsen, das ist alles. Später brachte mir einer der Kellner ein Glas Guinness. Hier, Nick, von der Kundin, weil du was für Schwarz übrig hast. Beim Schließen gab es ein kleines Scharmützel. Scharmützel. Meine Studien waren nicht völlig umsonst. So ein Wort gibt einer Prügelei gleich ein wenig Klasse. Ich zog mich um und stieg in meinen Transit. Der Wagen sieht scheiße aus und ich bin froh darüber. Bei uns im Viertel haben die Diebe einen besseren Geschmack. Ein Klopfen am Fenster und da stand sie. Ja, was muss ein Mädchen tun, um in dieser Gegend mitgenommen zu werden? Steig ein. Die Wohnung sah aus wie eine Einstellung für Roots. Und, wie heißt du? Nick. Reimt sich auf. Mal sehen. Ich sah mich in dem Zimmer mit den ganzen Stammeszeichen um. Auf der Suche nach deiner Herkunft, oder wie? Ja, weißer Junge, werd nicht pampig, ja? Was weißt denn du schon von Farbe? Hör mal, Lady. Ich hab den ganzen Abend deine Ich-bin-ein-heißer-Ofensprüche ertragen, deine Straßenquasselnummer und dein Nutte mit Erfahrung getue. Ey, was weiß ich, vielleicht bist du ja an Milton Keynes aufgewachsen, ich... Ich komme aus Brixton. Das kenne ich. Und da kenne ich mich aus. Hast du das verdammt nochmal kapiert, Soul Sister? Und ich werde dich geradewegs dorthin zurückblasen, Baby. Ey, sowas tue ich nicht beim ersten Date, ja? Kann ich mal ins Badezimmer? Aber natürlich. Geh nur und puder deinen Arsch. Im Badezimmer lagen alle Medikamente, die die Menschheit je erfunden hat. Ich holte ein Kondom aus der Brieftasche. Ich brauchte Jahre, um es überzustreifen. Dann wollen wir mal. Ich knallte sie gegen die Wand. Erinnerst du dich an die Szene aus Basic Instinct? Es dauerte nicht lange. Schön, dass du gekommen bist. Und dann war da noch Bonnie. Bonnie war die Besitzerin einer Fernfahrerkneipe ganz in der Nähe. Der einzige herzensgute Mensch, der mir je begegnet ist. Bei Leuten stelle ich mir immer die simple Frage, wie es mir geht, nachdem ich mit ihnen zusammen war. Und bei Bonnie blieb immer ein warmes Gefühl. Sie war das, was man früher eine barocke Dame nannte. Blond, breitbusig, beleibt, beinahe 50. Aber ihr Lachen war wunderbar. Ich bestellte immer dasselbe. Zwei beidseitig gebratene Spiegeleier, Blutwurst, zwei Würstchen, Speck, Tomaten, dicke Weißbrotscheiben... Und eimerweise Tee. Ein Cholesterin-Albtraum in Neon. Eines Morgens setzte sie sich dazu. Sie essen, als wenn es Ihnen ernst damit wäre. Ist's mir auch. Ich bin Bonnie. Von Natur aus? Was dagegen, wenn ich rauche? Bonnie, mir wäre es auch piepegal, wenn Sie sich eine Spritze setzen möchten. Aber ich hätte lieber, Sie würden nicht in mein Essen qualmen. So was nennt man eine klare Aussage. Komisch. Früher ist das gut erzogen. Von da an machten wir weiter, trafen uns zweimal die Woche und schliefen miteinander. Freundschaftlicher Sex. Gab nichts zu beweisen. Sie konnte trinken, ohne albern zu werden. Oder war das umgekehrt? Nur mit einem Wort, wir hatten Spaß miteinander. Und dann kam Lisa. Ich lag in der Badewanne, als es an der Tür klingelte. Ich warf mir einen alten Bademantel über und stürmte hin. Angetrunken glotzte sie auf meinen Bademantel. Hinreißend. Sie nahm mich im Bad, dann auf dem Boden in der Küche und dann war ich erledigt. Das war's? Ich bin beinahe 40. Ich habe keine Kraft mehr für solche Marathonläufe. Ich bin dankbar für einen guten Fick und dann schlafen. Aber ich war auch ziemlich stolz auf mich. Und? Wie war's denn, Lisa? Wie ich erwartet hatte. Was zum Teufel soll das heißen? Sei nicht eingeschnappt, Baby. Aber du machst es wie ein weißer Junge. Ich musste es wissen. Du machst es wie Arbeit, Baby. Du gibst dir zu viel Mühe. Du machst Liebe mit dem Kopf. Hey, komm her. Sie kuschelte sich an mich ran und hielt mir die Faust unter die Nase. Amphinitrat, Baby. Tief einatmen. Was ich tat. Das war der Anfang von dem ganzen Mist. Ich fiel kopfüber hinein. Sie besaß das ganze grellbunte Spektrum. Aufputschmittel, Beruhigungsmittel, Querschläger, Quaalude, Speed, Entspanner, Beschleuniger, schwarze Joker, weiße Engel. Scheiße, sie hatte sogar Pillen, nach denen du gar nicht mehr weißt, wie du dich fühlst. Und andere, nach denen man am liebsten gar nichts mehr fühlen möchte. Sie machten dich müde, berauscht, wach, zittrig, manisch, kichrig. Aber vor allem machten sie dich fertig. Und nichts davon war billig. Schlimmer noch, ich wurde träge. Ich nahm einen Kunden aufs Korn und verfehlte ihn. Er mich nicht. Das war das Aus für meinen Job. Zum Rauschmeister bist du viel zu gut. Du solltest deinen eigenen Laden aufmachen. Verdammt. Ich konnte nicht mal mehr ein Sippo anmachen. Lisa, ich will kein Partypupser sein. Aber das Geld ist bald alle. Diese Scheiße muss aufhören. Wir werden richtig Kohle machen, Niki. Ja, das müssen wir auch. Ich habe einen Plan, Niki. Ist er legal? Baby, legal kommen wir nie an das schnelle, dreckige Geld. An diesem Punkt hätte ich aufhören können. Noch vor dem nächsten Wort. Sie rauswerfen, sauber werden und wieder an Deck kommen. So heißt dieser schwarze Geschäftsmann. Ronald Baldwin. Ihm gehört eine Kette von Clubs. Er macht in Immobilien und so. Irgendwann ist ihm das zu Kopf gestiegen. Er heiratete eine weiße Schlampe und wurde respektabel. Kriegst du eine Ahnung, Baby? Ja. Der liebe Ronny, der schenkt uns sein Geld, was? Das macht ihn fertig, weil er zu viel davon hat. Genau, Baby. Weil wir uns nämlich seinen schwarzen Arsch schnappen. Ach, Lisa, du spinnst. Nein. Nein, er ist ein Idiot, hat nicht mal Aufpasser. Wir kriegen ihn ganz leicht. Du träumst doch, Lisa, du bist weit ab vom Schuss. Von da an ließ sie nicht mehr locker. Nein, daraus wird nichts. Die Mischung aus Sex, Drogen und Generve kochte mich schließlich weich. Wir brauchen einen Dritten. Aber Niki, das bedeutet weniger Geld. Dieser Typ macht das nicht wegen dem Geld. Hast du jemanden im Auge? Gerissener Hund, du. Na, sie trifft also deinen Geschmack. Geschmack? Junge, ich wäre beinahe in meiner Jockey-Unterhose gekommen. Vorsicht, Dex. Tut mir leid, amigo. Das ist meine scharfe Braut. Welcher Vollblutmann wollte dir nicht was ins Körbchen legen? Mann, was für Bug. Schnauze, Dex. Lass uns hier rübergehen, ha? Sie will dir was vorschlagen. Ah, sowas mag ich. Dex hörte schweigend zu. Hin und wieder blinzelte er mir zu, was überhaupt nichts zu bedeuten hatte. Er hätte sich genauso benommen, wenn man ihm gesagt hätte, seine Eltern seien gestorben. Lisa war überzeugend. Sogar mir kam es vor, als könnte es funktionieren. Was hältst du davon? Ich glaube, ich kenne den. Wie bitte? Ich habe ihm mal einen fetten Handel vorgeschlagen und er hat mich rausgeschmissen. Du bist also dabei, der Plan gefällt dir. Nur ein winziges Detail. Eine blöde Nebensächlichkeit. Ich würde eine Kleinigkeit ändern. Was? Nennt mich Korinthenkacker. Was gefällt dir nicht? Der Teil, wo wir ihn in Nicks Keller sperren. Ey, was ist los, Dex? Willst du, dass er bei dir wohnt? Ist es das? Ist das dein Problem? Scheiße, nein. Ich sag, wir legen den Kerl einfach um. Ich fuhr zu Bonnie. Die ganze Zeit war ich mit Lisa und Dex zusammen gewesen. Ich brauchte Abwechslung. Nick, du siehst ja schrecklich aus. Ach, nennst du das eine Begrüßung? Hey, was machst du da? Ich leih mir eine Zigarette von dir. Mach dir das was aus? Leid's, verdammte Schuss. Und morgen kommst du hier reinspaziert und sagst, hier, die Zigarette, die ich dir schulde, läuft das so? Ich dachte, du hättest aufgehört. Was ist los? Bist du jetzt meine Mutter? Hier behalte eine verdammte Zigarette. Ich kaufte eine Schachtel mit einer dermaßen drohenden Gesundheitswarnung drauf, dass sie in meiner Faust vibrierte. Setzte mich wieder und fühlte mich wie das letzte Arschloch. Nick, was ist los? Du bist völlig im Eimer. Ist es Geld? Ich weiß, es hat mit dieser Frau zu tun. Aber da kann ich nichts tun. Finanziell könnte ich helfen. Ja. Es geht um Kohle. Wie viel brauchst du denn? Wie klingen 500? Bitte, so klang das. Was soll's, dachte ich. Nicht lange und ich habe eine 500.000. Und dann kann ich sie richtig verwöhnen. Gut. Gib mir einen Moment Zeit. Lisa blieb 2 Tage weg. Dann tauchte sie wieder auf. Mit verquollenen Augen. Vielleicht hatte sie geweint oder was eingeworfen. Oder beides. Halt mich fest. Für solche spontanen Aktionen eigne ich mich nicht besonders. Sag mal, nennst du das festhalten? Es wurde kein Sex daraus. Leg deinen Schwanz rein, Junge. Meine Schuld. Sie bekam diesen Blick, den Frauen kriegen, wenn sie offen reden wollen. Ich möchte dir was erzählen. Hm? Meine Mutter war eine Nachtschwärmerin. Sie hieß Emma. Naja, tagsüber schwärmte sie auch. Eine Nutte. Oder sollte ich lieber Prostituierte sagen? Hässlicher Ausdruck, nicht wahr? Fand ich auch. Sie war eine schöne Frau. Aber als ich zum Teenager herangewachsen war, war sie im Eimer. Die Kunden wurden brutal. Interessierten sich mehr für mich. Weißt du, was ich damit sagen will, Nick? Ich wusste es nur zu genau. Ich wurde ziemlich gut, Nick. Findest du das geil? Soll ich dir das kleine Mädchen machen? Und wo ist deine Mutter jetzt? Ach, weiß der Teufel. Warum hast du nie geheiratet, Nick? Ich hatte nicht vor, es nicht zu tun. Aber na, eines Tages wachte ich auf und war 40. Ich habe einfach den Moment verpasst. Meine Karriere war mir wichtiger. Welche Karriere? Eben. Ah, du könntest mich heiraten, Baby. Könnte ich. Tue ich aber nicht. Was bist du doch für ein Charmeur, Nicky. Ein echter Süßholzraspler. Du hättest mich belügen können. Warum? Ja, man nennt es Kommunikation. Nein, Lisa, man nennt es Lügen. Wolltest du nie Kinder haben? Nein. Wenn ich ein Baby hätte, würde ich sie Maria Elena nennen. Und warum? Ah, nach meiner Mutter. Hey, hast du nicht gesagt, deine Mutter... Was denn, Nick? Was ist mit meiner Mutter? Hey, ich hätte schwören können, du hast gesagt, sie heißt Emma. Komm, das habe ich nie gesagt. Glaubst du, ich kenne den Namen meiner Mutter nicht? Was soll das? Nichts, nichts, gar nichts. Ich hatte den Keller eingerichtet. Bonnie hätte sich darüber gefreut, wie ihr Geld angelegt wurde. In der Wand eine schwere Kette für Baldwins Fußgelenk. Himmel, beim bloßen Anblick hätte ich am liebsten gekotzt. Um einen Menschen an eine Kette zu legen, muss man etwas in sich zum Schweigen bringen. Das Feldbett hatte ich für 10 Euro bekommen. Die Lampe. Auf ihrem Schirm waren niedliche kleine Mäuse mit Gitarren. Wie alt glaubst du, ist er? 10 oder so? Ich wusste nicht, ob er gerne las. Traute mich nicht, meine Reader's Digest hinzulegen. Ein paar Ausgaben Ebony. Ein billiger Walkman. Dann eine neue Hürde. Welche Musik? Vom Erhabenen bis zum Lächerlichen. Hey, Moment mal, was tust du hier überhaupt? Ich besorgte Whitney Houston und Aretha. Bei Stevie Wonder machte ich einen Schlussstrich. Diese Folter konnte man nicht mal einer Geisel antun. Was für einen Gast erwartest du eigentlich? Wird er vielleicht wieder gehen, weil er Whitney Houston nicht ausstehen kann? Einen Mann anketten, ihn bedrohen, seine Frau einschüchtern das Lösegeld kassieren. Im Sonnenuntergang nach Brixton reiten. Ein Kinderspiel. Ich lag aufgeweicht im Bad. Scheiße. Ich tropfte hin, um abzunehmen. Das gibt's doch nicht. Was? Hallo? Bist du das, Nick? Stell den beschissenen Lärm ab. Du brauchst nicht zu schreien, Nick. Dafür gibt's doch Telefon. Was war denn das für eine scheußliche Musik? Was war denn das für eine scheußliche Musik? Ey, der spielte bei Bob Marley. Ach ja, und Bob wurde es auch zu viel, was? Warum rufst du an? I just called to say I love you. Willst du mich verarschen? Ich glaub's ja nicht. Nikolas, dies ist ein spontaner Einfall, um dein Herz zu erwärmen. Ja, mein Bart jedenfalls nicht. Elmore Leonard würde dir gefallen, Nick. Ja? Ja, schrieb über Country Music. Wenn man sie rückwärts spielt, kriegt man das Mädchen und den Wagen zurück. Ist man nicht mehr betrunken und der treue Hund lebt auch wieder. Entzückend. Ich schaute die Platten durch. Bo Diddley. Yeah. Das war mein Mann. Was gibt's? Amigo, ich glaube, es ist Zeit aufzuwachen, den Braten zu riechen. Merkst du, worauf ich hinaus will? Was ist bloß mit Hallo passiert? Hey, Niki, überlass das Witzemachen uns anderen, die was davon verstehen. Die starke, schweigsame Nummer liegt dir mehr. Wolltest du mir was erzählen? Reizbar. Ja, da gab's was. Es darf getanzt werden. Deine Kleine kennt Baldwin. Was? Eben das. Hat sie dir nicht erzählt, was? Hör ich das sanfte Geräusch von Scheiße, die am Dampfen ist? Bis später, Großer. Ja? Lisa? Oh, Baby, hör ich da Bohnen im Hintergrund? Du kannst mich mal. Möchtest du wohl? Du kennst Baldwin. Wen? Scheiße, Lisa, den Kerl, den wir uns greifen wollten. Damit ich dich knuddeln kann. Wie vielen von uns wolltest du es besorgen, ne? Ist Baldwin auch eingeladen? Ich hab in seinem ersten Club gearbeitet, ist lange her. Was dachtest du denn, warum ich über den Kerl so viel weiß? Meinst du, weil er farbig ist, hab ich ihn in den gelben Seiten gefunden? Warum hast du mir nichts gesagt, hä? Ich hatte Angst, Liebling, du bist so groß und so gut bestückt. Lass den Scheiß, Schwester. In dem Moment hätte ich es hinschmeißen können. Gerechte Empörung mimen und ab durch die Mitte. Ja, erkennst du den Look? Drex trug eine grüne Armeejacke, Springerstiefel und dreckige Bluejeans. Feierabendtrinker? Mickey Rourke auf den Schwingen des Todes. Hab ich verpasst. Wir parkten vor Baldwins Club in Brixton. Lisa war schon drin. Den Straßenhochbetrieb. Dex hatte ein Tierbetäubungsmittel organisiert, das jetzt in Lisas Tasche lag. Sie war für die Dosierung und die Beschaffung der Spritze zuständig gewesen. Eine Traube kichernder Mädchen stob vorbei. Ein Schwall süßer Verlockungen. Für 7 Mäuse kannst du dir eine Jungfrau kaufen, die dir auf dem Gesicht sitzt. Was? Jimmy Woods in Salvador. Ich sag's ungern so direkt, aber du bist ein cineastischer Analphabet. Scheiße, das geht schon in die Richtung von Cretin Noid. Na dann. Ich wünschte ihm kein Glück. Hatte keine Lust, ihm was zu wünschen. Er verschwand in der Menge. Tatsache war, er sah wirklich aus wie Mickey Rourke. Aber spätabends in Brixton gilt das für die meisten, selbst für Frauen. Ich entdeckte Lisa. Keine Spur von Baldwin. Angeblich brüstete er sich mit der Behauptung: Mann, in Brixton brauche ich keinen Schutz. Da bin ich selbst der Schutz. Die Theorie würden wir gleich überprüfen. Wach auf, Nick, verdammt, von hinten auf! Sie warfen ihn hinein. Ich sah kurz einen Armani-Anzug und maßgefertigte Schuhe. Er wirkte winzig. Er hat ihm mitten im Club die Nadel gegeben. Er hat's gar nicht gemerkt. Ich dachte, es geht schief. Und dass er draußen mal klappt, er einfach zusammen. Seine Scheißbeine gaben einfach nach. Das war unglaublich. Sag mal, was glotzt du? Lass uns die Kurve kratzen. Dex durchsuchte Baldwins Taschen. Nicht gerade sanft. Lass den Scheiß! Er hielt eine schwarze Brieftasche in der Hand. Ein Plastikregen fiel heraus. Perfekte Kreditkarten. Wie wär's mit Bargeld, du schwarzer Sack? Sein schwerer Schnürstiefel schlug aus und knallte gegen Baldwins Kopf. Ich stand auf der Bremse, kletterte über den Sitz und verpasste ihm eine mit voller Wucht. Warum zum Teufel hast du das getan? Ohne Schmerz kein Preis. Hä? Freddy Krüger in Nightmare on Elm Street, ist das gebildet genug für dich? Ich legte ihn auf das Feldbett und befestigte die Kette an seinem Fußgelenk. Dann stand ich da und schaute auf ihn runter. Der Schweiß floss mir aus allen Poren. Hol dir einen Drink, Baby. Ich bleib hier. Du kommst mit mir. Ja, Herr Kommandanten. In der Küche knackte ich eine Flasche Scotch und setzte sie direkt an. Ich dachte an Baldwin und die Kette. Ich hab's nicht mitgekriegt, Dex. Sag's nochmal. Ich hab gefragt, ob ich auch was zu trinken haben kann. Ich gab ihm die Flasche. Bedächtig und mit großem Aufwand wischte er den Flaschenhals mit seinem Taschentuch ab. Nimm's nicht persönlich, Kumpel. Behalt sie doch, Arschloch, und lass mich in Ruhe damit. Locker bleiben, Amigo. Wir sind hier alle unter Druck. Wenn du jetzt durchknallst, wirst du's bitter bereuen. Das ist aus Predator. Steck dir deine Filme in den... War doch bloß ein Scherz. Hat nichts zu bedeuten. Hol dir deinen eigenen Drink, ja? Und steh mir verdammt nochmal nicht im Weg rum. Ich riss ihm die Flasche weg. Stieg wieder ins Verlies hinunter. Baldwin lag nackt auf dem Bett. Ey, was in aller Welt hast du vor? Willst du ihn vögeln oder was? Baby, beruhige dich. Ich brauch die Unterhose. Was? Ey, was für ein Trip habt ihr eingeworfen, du und Dex? Und kann ich bitteschön auch was davon haben? Sie ist für seine Frau. Oder soll sie ein Stück von ihm selbst kriegen? Ha, willst du das? Willst du ein Scheibchen absäbeln, ist es das? Willst du schwarzes Fleisch tranchieren? Ey, natürlich nicht. Ich will nur wissen, was hier abgeht. Und zwar vorher. Schluss mit den Überraschungen, verstanden? Was immer du sagst, Baby, du bist der Chef. Kannst du vielleicht mit diesem Babygequatsche aufhören? Ich kann dir gar nicht sagen, wie mich das nervt. Mrs. Baldwin? Wir haben heute Abend Ihren Göttergatten mitgenommen. Nein, das war kein geschmackloser Scherz. Ich weiß, wie spät es ist. Entführt. Genau. Wenn Sie jetzt auflegen, kriegen Sie mit der nächsten Post seine Eier. Werd nicht frech, du weiße Schlampe. Du kriegst ihn für 1,5 Millionen wieder. Na, dann verkauf doch den Familienschmuck. Sei morgen um 8 Uhr abends zu Hause. Aber du kriegst den Beweis. Nein, er ist nicht verletzt, noch nicht. Ha, gute Nacht, schlaf schön, Sahnetörtchen. Prima Leistung, Lisa, prima Leistung, wirklich. Besonders die weiße Schlampe. Hä? Wird dir schwerfallen, deine Hautfarbe zu erraten? Na und? Hauptsache, sie zahlt. Baldwin saß auf dem Bett, nackt, bis auf die Decke. Ah, Dr. Livingston nehme ich an. Beim Scheppern meiner Kette hier kommt ein stinkend Ungeheuer. Sie wissen, was das hier ist. Worum es hier geht. Völliger Blödsinn, so viel weiß ich. Nicht so frech, ja? Wollen wir mal ein paar Dinge klarstellen. Sie sehen, wie stark ich bin, ja? Und gerade haben Sie gemerkt, dass ich ein gemeiner Kerl bin. Machen Sie einfach, was man Ihnen sagt und halten Sie die Schnauze, ja? Wir kriegen unser Geld und Sie kommen hier raus. Ist ganz simpel. Wie viel wollt ihr denn? 1,5 Millionen. Was ist daran so komisch? Das könnt ihr vergessen. Dann können Sie sich vergessen, Freundchen. Gemessen am Rest der Mannschaft sehe ich aus wie einer der Guten. Ich machte ihm etwas zu essen. Rührei mit Toast. Der Toast schwarz. Elendig gescheitert, sagte das Deutsches dazu. Trank er Tee? Jetzt nicht mehr. Wir hatten Kaffee eingekauft. Sie heißen Ronald, stimmt's? Ich werde Sie Ronnie nennen. Keiner nennt mich so. Jetzt schon. Hier, Ihr Frühstück. Ich hoffe, Sie mögen Eier. Ich esse kein Cholesterin. Ja, dann essen Sie eben gar nicht. Tee ist keiner da. Stimmt. Und koffeinfrei wäre vermutlich zu viel verlangt. Hier. Haben Sie Musik? Lesestoff? Könnte schlimmer sein, oder? Oh, besorgen Sie mir etwas, das ich lesen kann. Alles von oder über Rilke, Lowell, Baudelaire. Möchten Sie, dass ich die Namen buchstabiere? Ronny, passen Sie auf Ihr Mundwerk auf. Sonst können Sie die Zähne einzeln vom Teppich glauben. Können Sie das buchstabieren? Gut. Hallo, Gorilla. Vorsicht. Die Musik. Ihr beliebt zu scherzen. Hier, Whitney Houston. Ich will... Er war ein vorlauter kleiner Scheißer. Das musste man ihm lassen. Sie sind Rausschmeißer, stimmt's? Wie kommen Sie drauf? Liegt möglicherweise an Ihrer brillanten Konversation. Ronny, auf ein Wort. Wenn Ihnen Ihr Leben teuer ist, dann behalten Sie Ihre Beobachtungen für sich, ja. Kleine Klugscheißer kriegen ja keine Kekse, nur ein Loch in der Erde. Das ist ganz schön B-klassig, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf. London Noir. Denken Sie sich diese Muskelsprüche vorher aus? Ronny. Sind Sie immer so drauf? Das totale Arschloch. Herrgott, wer sollte für Ihre Freilassung zahlen wollen? Hey, denken Sie an die Bücher. Jetzt machen Sie mal halblang mit den Bestellungen, Ronny, außer Sie haben Sehnsucht nach einer Beule. Wer zum Teufel ist überhaupt Rilke? Es ist zu befürchten, dass Ihnen die Duineser Elegien nicht viel sagen werden. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn? Hä? Aus der Engel Ordnungen und gesetzt selbst. Es nähme einer mich plötzlich ans Herz. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Ronny. Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade Ronny. Ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Ronny! Drehen Sie mal den Ton runter. Man hört Sie bis Brixton. Was also in der Nähe liegt, Netter Versuch, Sherlock. Selbst Sie werden zugeben müssen, dass diese ersten Zeilen eine gewisse Aussagekraft haben. Ronny, ich überlasse das jetzt Ihnen und Rilke. Denn die Einsamkeit ist wirklich eine innere Angelegenheit. Als ich die Treppe hochging, spürte ich etwas in meiner hinteren Hosentasche. Die Maske. Ich hatte sie gar nicht erst aufgesetzt. Habt ihr schon mal was von Rilke gehört? Einer vom Bader Meinhof? Oh, er war der Dichter der Einsamkeit, ein rastloser Wanderer. Er beendete sein Leben als Einsiedler in einem Chateau bei Museau. Und für die Vollendung der Duineser Elegien brauchte er 12 Jahre. Und im Laufe seines Lebens gewann er eine ungeheure Gefolgschaft an weiblichen Verehrerinnen. Und die Sonette an Orpheus und die Elegien sind weltberühmt. Ach, leckt mich! Sowas wie ein Frauenheld also, hat gern alte Fräuleins gebohnert, hä? Scheiße, woher weiß sie sowas? Ihre Mutter ist Lehrerin. Was? Na, sie ist in einer vornehmen Schule in Kensington. In der Nähe der Kensington Church Street? Ich glaub schon, müsstest du doch wissen. Scheiß die Wand an. Ich fragte Lisa nicht nach ihrer Mutter. Ich tat einen Deckel drauf. Zeit für den Anruf. Ich ruf nicht an. Lisa, ziehen wir die Sache durch oder nicht? Komm schon, bitte, Lisa. Du musst sie anrufen. Und wenn ich's nicht tu, Nico? Wirst du dein kleines Frauchen schlagen? Oh Gott, lieber Herr, bitte, bitte nicht schlagen. Oh, Scheiß. Ja? Sie hatten einen Tag Zeit, zahlen Sie. Ich nannte die Summe. Sagte, alles Weitere würden wir morgen besprechen. Ja. Sie hat aufgelegt. Wolltest du dich mit ihr verabreden, oder wie? Halt die Schnauze, Lisa! Langweilig, unser kleines Unternehmen, hä? Hat der Kitzel schon nachgelassen? Mir ist es recht. Ich gehe da schnell runter und befreie den Gefangenen, ja? Nichts für Unmut, Mr. Baldwin, aber wir haben es uns anders überlegt. Entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Und du könntest ihm vielleicht ein Taxi rufen. Ach, ich glaube, Dex fände das nicht so gut. Dex kann mich mal. Ich bezweifle, ob du ihn dazu bringen könntest. Die Toiletteneinrichtung für unseren Gast war simpel. Chemisch. Aber ich musste es hin und her schleppen. Nur weiter so, Freundchen, ja? Ich steck ihren verfluchten Kopf da rein. Wie wär's mit Rilke? Meine Beschäftigung, bald schon mein Beruf ist, Geduld zu haben. Oh Mann. Manchmal ist's wie die Schmerzen, von denen man meint, man könnte sie nur einen Moment aushalten. Und dann wird's doch so langsam das Tägliche. Die Natur ist zäh. Glauben Sie wirklich, der alte Rilke hätte aus dem her ein Gedicht gemacht? Mein Wort drauf, in Scheiße steckt keine Poesie. Der Barbar denkt, wie erfrischend. Ich habe Sie wegen den Frechheiten gewarnt, Mr. Baldwin. Sie brauchen mich nicht Mister zu nennen. Sie arbeiten nicht für mich. Zumindest noch nicht. Ich wusste nie, ob es von ihm war oder von diesem Rilke-Wichser. Die Angst, dass ich mich verraten könnte und alles das sagen, wovor ich mich fürchte. Und die Angst, dass ich nichts sagen könnte, weil alles unsagbar ist. Ich hatte keine Lust mehr, ihn zu schlagen. So. Jetzt heißt's gute Nacht, Kleiner. Brauchen Sie noch was? Sonst wär's das. Bis morgen. Mein Kelch ist voll, ich ruhe in Frieden. Ach, übrigens, zu wem gehört die Frau? Welche Frau? Unterschätzen Sie meine Nase nicht. Ich habe Poison gerochen. Jetzt sind Sie auch noch Parfümkenner. Wollen Sie das damit sagen? Parfum. Ja, die Marke sollte ich kennen. Sie ist, ja, wie soll ich sagen, mein flüssiger Dank an meine Verflossenen. Ja, ja. Ich knipste das Licht aus. Hey, Attila! Das Merkwürdige war, Tür zu. Ich glaube, er war zufrieden. Was ist los? Wir haben eine Beschwerde wegen Ruhestörung erhalten. Zwei Polizeibeamte. Er hat ein paar Freunde zu Besuch. Wird nicht wieder vorkommen. Sind Sie der Hauseigentümer, Sir? Ja, ich... Was befindet sich dort unten? Er blickte in Richtung Keller. Merle Haggard! Während der andere meine Plattensammlung entdeckte. Mögen Sie Country? Bitte, wenn Sie sich dafür interessieren, Sie können sich gerne was ausleihen. Er nahm sich einen ganzen Stapel. Wenn Sie erlauben. Klar doch. George, ich denke, wir brauchen diesen Herrn nicht weiter aufzuhalten. Oder? Country Music muss man laut spielen. Großer Gott, Nick, was ist denn? Du bist ja blass wie Michael Jackson. Die Bullen waren da. Weiß ich. Ich habe sie gerufen. Was? Aus zwei Gründen. Einmal, um sie von uns abzulenken und zum anderen, um die Mannschaft hier ein bisschen auf Touren zu bringen. Wir sind nachlässig geworden. Da muss wieder ein bisschen Pfeffer rein. Und, wie war's? Ist dein Blutdruck gestiegen? Bist du auf Draht? Der Pub war voll. Bonnie saß am Tresen. Ein Typ mittleren Alters redete auf sie ein. Kein Wunder, denn sie trug einen kurzen schwarzen Rock, schwarze Strümpfe, schwarze Pumps mit mörderisch hohen Absätzen. Die ganze Hey, willst du mich ficken, Blödmann-Montur. Das ist Brian. Brian Nick. Er trug diese mega ausgewaschenen Jeansklamotten. Noch einmal waschen und weg sind sie. Er wollte wissen, was ich machte. Ich bin Schläger. Ich verprügle Menschen. Für Geld. Aber manchmal. Auch einfach so. Zum Spaß. Hey, das kennst du bestimmt, Brian. Wenn man seine Arbeit liebt, dann mag man am Feierabend gar nicht aufhören. Brian erinnerte sich plötzlich, dass sein Auto im guten alten Halteverbot stand. Ja, komm schnell wieder. Du bist ja mächtig in Form. Und die Nacht ist noch jung, ne? Hey, Bedienung. Oh Gott. Wasser. Bonnie saß in einem meiner alten Hemden am Küchentisch. Dex mit verschränkten Armen ihr gegenüber. Die Toten sind auferstanden und wandeln in Paaren. Ist alles in Ordnung, Liebling, ja? Was geht hier vor? Hab mir gedacht, ich sehe mal frühzeitig nach unserem Gast. Vielleicht hat er einen bestimmten Zeitungswunsch. Aber Spaß beiseite. Denn wer kommt mir da die Treppe entgegen, so dass ich denke, mich tritt ein Pferd? Keine andere als die rüstige Bonnie. Sah mich an, als sei ich Fred West oder so. Nico, mein Freund, glaub mir, ich war, wie man so sagt, wie vom Donner gerührt. Jemand scheint irgendwie versäumt zu haben, dem Dexter mitzuteilen, dass wir eine neue Mitspielerin haben. Geh nach oben, ja? Zieh dich an. Bonnie, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Selbstverständlich kann ich Ihnen noch nicht sagen, ob Sie die Stelle erhalten, da ich noch weitere Gespräche führen muss. Aber ich möchte meinen, Ihre Rundungen sind schlagend. Also, was steht an, Dex? Ein kleines Problem, würde ich meinen. Sie wird den Mund halten. Papalapap, Niki. Lektion Nummer 1, alle Frauen reden. Das ist ihre Natur. Was das hier betrifft, wirst du mir einfach vertrauen müssen. Stell doch Baldwin gleich den Nachbarn vor. Mal sehen, machen wir doch einfach so einen Flohmarkt auf, statt das Lösegeld zu kassieren. Okay. Also, Was schlägst du vor? Wird dir nicht gefallen. Na mein Gott, was wäre daran neu? Also. Machen wir sie kalt. Hey, welcher Film, glaubst du, wird hier eigentlich gespielt? Eine britische Version von Goodfellas. Und du bist wer, Joe Pesci? Scheiße, ich sah mich irgendwie in der Rolle von De Niro. Aber wenn du meinst... Geh nach Hause, Dex. Überlass das mir. Ich ging hoch. Bonnie war angezogen und die schwarze Montur wirkte traurig. Gibt es etwas Trostloseres als die fröhlichen Fummel der vergangenen Nacht? Ich holte einen Regenmantel raus. Keine Angst, Schätzchen, du gehst jetzt nach Hause. Ich bestell dir eine Taxi. Nein, nein, nein, nein, sag jetzt nichts. Ich ruf dich heute Abend an, ja? Wie konntest du nur? Also, keine Polizei, Mrs. Baldwin, ja? Gebrauchte Scheine. Halten Sie sich in 24 Stunden für die Übergabe bereit. Hey! Hallo! Was ist denn jetzt schon wieder? Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Mein strammer Lustknab. Diesen Teil des Gedichts sollten Sie sich merken. Ach, noch was. Himmel, Herrgott, was denn? Vielleicht möchten Sie in Zukunft auf ein kleines Detail Acht geben. Ach ja? Worauf denn? Tragen Sie doch ab und zu eine Maske. Nur um die Form zu wahren, ja? Ich wusste nicht einmal mehr, wo sie war. Und das galt auch für eine Menge andere Dinge. Ich ging ins Bett, dachte an Scotch. Aber die Vernunft siegte. Ich werde London verlassen. Vielleicht steht ja bei meiner Rückkehr was über dich in der Zeitung. Lisa, Bonnie. Ja. Bonnie wollte ich sagen. Damit ist ja wohl alles gesagt. Jetzt mach dir keine Sorgen wegen Dex. Dex ist es nicht, der mir Angst macht. Ich ging runter. Dex und Lisa drehten gerade einen Joint. Wir tun es morgen. Der Plan bleibt gleich, es hat sich nichts geändert. Und jetzt verschwindet aus meinem Haus. Und Ronny? Zahlt Ihre Frau? Die zahlt schon. Sie scheinen sich da ja ganz sicher zu sein. Sicherheit ist mein Metier. Ich weiß nicht. Ronny, sie redet nicht besonders viel. Also sie sagt immer nur ja. Nichts weiter, nur dieses verfluchte Ja. Ja, sie redet nicht mit Abschaum. Deswegen habe ich sie geheiratet. Mrs. Baldwin, haben Sie das Geld? Gut, es ist jetzt 12. Um 1.30 Uhr betreten Sie das Marks & Spencer Hauptgeschäft am Marble Arch. Das Geld bringen Sie in einer Marks & Spencer Einkaufstasche mit. Ja, dann gehen Sie in der Damenabteilung in eine Umkleidekabine. Lassen Sie das Geld dort auf dem Boden stehen. Verlassen Sie den Laden und wenden Sie sich nach rechts. Laufen Sie genau 5 Minuten geradeaus. Haben Sie noch Fragen? Der Laden war überfüllt. Genau wie wir es vorausgesehen hatten. In weniger als 5 Minuten standen wir auf der Straße und bogen nach links. Ich nehme das Geld mal mit. Und heute Abend, falls nichts dazwischen kommt, treffe ich euch bei mir. Du würdest wohl nicht die Fliege machen, oder, Schätzchen? Wie? Und mein Haus aufgeben? My home is my castle und der ganze Scheiß. Ich nahm ein Taxi, ließ den Fahrer an Bonnies Café vorbeifahren. Was erhoffte ich mir davon? Sie bei der Arbeit zu sehen? Und dann? Ein Bündel Banknoten rüberschieben oder was? Ich sah Rauch aufsteigen. Sie haben letzte Nacht das Café abgefackelt. Die Besitzerin hat's nicht mehr rausgeschafft. Ich krieg den beschissenen Rauch bis heute nicht aus der Nase. Bei mir angekommen, zahlte ich das Taxi, überquerte die Straße zu Dex' Haus, drückte auf der Rückseite ein Fenster ein und war drin. Ich ging nach vorn zu einem Fenster zur Straße und ließ das Geld auf den Boden fallen. Ja, schauen wir mal, wer auftaucht. Lisa erschien nach 20 Minuten. Ein leichtes Hüpfen im Gang. 10 Minuten später kam Dex. Ich wollte ihnen ein wenig Zeit geben. Fand eine Flasche Gin und eine Tasse. Auf der Tasse war das Bild eines Katzenkopfes und darunter der Satz »I love Pussy«. Ich kontrollierte das Geld, zählte eins der Bündel. Es kam auf 10.000. Da lag eine ganze Menge solcher Bündel. Das Geld war alt und knittrig. Ich bin ein Drittelmillionär. Eine Stunde verging. Ich ließ das Geld liegen und überquerte die Straße. Im Haus war es still. Aus dem Keller kam ein leises Stöhnen. Mein Gott, jetzt foltern Sie den armen Teufel. Lisa lag auf den Knien und lutschte Baldwins Schwanz. Auf seinem Gesicht die Qualen der vollkommenen Lust. Sein Blick traf meinen. Er schob sie weg. Was denn? Du bist gar nicht gekommen. Oh, Nico. Nico, du solltest noch nicht kommen. Irgendwer musste kommen. Ob Sie es glauben oder nicht, mein Lieber, ich habe mit der Gans vor 6 Jahren Schluss gemacht, aber sie gibt nicht auf. Das alles, um ihn zurückzukriegen. Himmel, Lisa! Oh, kein Wunder, dass du so viel über Rilke wusstest. Du erbärmliche, blöde Kuh! Er ist meiner, er gehört mir. Oscar Wilde haben wir in unseren kleinen Vorträgen nicht angesprochen, soweit ich mich entsinne. Der alte Oscar jedenfalls hat gesagt, und das wird Ihnen gefallen, Frauen tun alles für den Mann, den sie lieben. Außer aufhören, ihn zu lieben. 6 Jahre habe ich die Schlampe nicht mehr gesehen und schon liegt sie wieder auf den Knien. Hier hast du 6 Arschloch. Es tut mir leid, Nick. Du warst nicht so schlimm. Nur unglaublich beschränkt. Ich holte aus, legte meine ganze Kraft in den Schlag. Wäre ich also der Nächste gewesen. Du Schlampe! Dex entdeckte ich in der Küche. Mit durchschnittener Kehle. Ich drehte ihn um. Mal sehen, ob in seinem Gesicht etwas abzulesen war. Nichts, was ich hätte wissen wollen. Scheiße, nein. Ich sag, wir liegen den Kerl einfach rum. Ich saß da und schlürfte Gin. Bald würden sie kommen. Und dann stand ich da mit 4-fachem Mord. Brandstiftung, Entführung, Diebstahl. Und da ich als einziger übrig war, würde man mir den ganzen Schlamassel anhängen. Mein Bild in der Sun mit der Schlagzeile bringt die Todesstrafe zurück. Oder, flüsterte gegen Abend eine leise Stimme, Dade County, Big Apple, Nashville, Colorado, Bebopaloo. Warum eigentlich nicht? Die Knete habe ich. Bebopaloo, she's my baby. Bebopaloo, she's my baby. Ich nahm das Geld und quartierte mich in einem kleinen Hotel in Notting Hill Gate ein. Der Portier las in einem Reader's Digest. Ich schiere lerne Englisch. Glauben Sie, ist gut? Hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Dann kaufte ich ein paar Geldgürtel und einen Walkman. Dazu eine Ladung Lorena McKennitt und Iris Dement. Entschuldigen Sie, Miss. Die Krimis stehen links neben dem Horror. Ich möchte was von Rilke. Sie meinen Radke? Oder möglicherweise Rambo? Ey, ich habe einen Tag hinter mir, den können Sie sich nicht vorstellen. Und jetzt passen Sie mal auf. Ich kenne Rilke. Ich kenne Rilke, wie Sie Anstand nie im Leben kennen werden. Also wie wär's, gehen wir nachschauen? Das taten wir und wurden fündig. Dann zum Schnapsladen für eine Flasche Bourbon. Kleine Einstimmung auf Amerika. Ich brachte mein Zeug zurück ins Hotel. Ich war völlig im Arsch. Ich brach das Siegel am Bourbon, trank direkt aus der Flasche. Brannte wie die Hölle. Mehr davon. Weiter brennen. Als der Alkoholpegel das richtige Maß hatte, sprang ich auf und ging raus. Im Supermarkt besorgte ich große Mülltüten und Klebeband, stieg in ein Taxi und fuhr zu mir nach Hause. War alles still. Keine Polizei oder Blinklichter. Drehte den Walkman auf volle Lautstärke und ging rein. Hey Dex, du hast ein ganz schönes Gewicht, hast ein paar Kilo zugelegt. Keine Ahnung, wie lange ich brauchte, um die Leichen einzutüten und zu verschnüren. Jetzt ist aber Schluss mit den Burgern. So, rein mit dir, Lisa. Genau. Hol mal ein bisschen Platz da, Ronny. Junge, mach dich nicht so breit. Bisschen eng, Leute. Dex, das wird dir gefallen. Was Bette Davis in All About Eve sagt, hä? Schnallt euch an, Leute, das wird eine holprige Fahrt. Als ich noch in den Clubs arbeitete, gab's immer eine Menge Müll. Für ein paar Scheine extra packte ich ihn in den Transit und brachte ihn zu einer illegalen Müllhalde. Naja. Yeah. 15 Stunden Schlaf hat mich gestärkt. Auf der Straße im Hyde Park kaufte ich eine Zeitung. Noch keine reißerische Schlagzeile über mich. Ich ging weiter Richtung Marble Arch. Ein großer Pub, The Arch, tauchte vor mir auf. Wie waren Sie bloß auf den Namen gekommen? Was gefunden, was Ihnen zusagt? Einen großen Scotch. Besondere Wünsche? Ja, mach ihn nass. Zwei Typen sind Ihnen reingefolgt. Lassen Sie nicht aus den Augen. Hab schon. Nee, Klamotten passen nicht dazu. Diese Kerle haben Geschmack. Schlechten zwar, aber immerhin. Jetzt kommt einer rüber. Hallo, Nick. Wir kennen uns doch. Danny, vom Club. Kann ich was für dich tun, Danny? Ich und George. Das da drüben ist George. Er hat deinen Job übernommen, nachdem du weggegangen bist. Wir haben dich gesucht. Was willst du von mir, Danny? Ein Kaffer ist verschwunden. Baldwin. Er kannte die schwarze Tante, die du gebonert hast. Und diesen Psycho, Dexie, den kannte er auch. Scheint, seine Frau hat 1 Million abgegeben, um ihn wiederzukriegen. Ey, was geht mich das an? Ich und George dachten jetzt, du könntest uns vielleicht bei den Ermittlungen helfen. Verstehst du, Nick? Aber hey, wir wollen nicht gierig sein. Gib uns jedem 5 Riesen und wir sind weg. Leck mich. So geht das nicht, Nick. Sie nannten es Geschäftskonferenz. Kein Gedanke mehr an Rilke, lass ihn los, George. Amerika, das Leben allgemein. Nick, wir vergessen das alles. Ein Missverständnis. Einverstanden? Wir sehen dich also am Freitag. Wickeln unser Geschäft ab und dann gehst du, wohin du willst. Bei dir zu Hause. Früh. Alles klar? Ich nickte. Als ich wieder im Hotel war, war ich schwach wie ein Katzenbaby. Ich brauchte einen Plan, um mit Danny und George fertig zu werden. Na, das ist eine teure Angelegenheit. Wird dich was kosten. Ich hab Geld. Ich will mich ja nicht einmischen, aber das sind keine Scherzartikel. Ich will nur jemanden einen Denkzettel verpassen. Ich schrieb das Haus zum Verkauf aus. Wenn ich mich nur ein bisschen konzentrierte, schaffte ich vielleicht einen sauberen Abgang. Guten Morgen, Sir. Detective Brandt von der Met. Sie kennen einen Dexter Cole und... lassen Sie mich nachsehen. Elizabeth Reed und... Genau, genau. Barney Meller. Ob ich sie kannte, meinen Sie? Ja, klar. Ja. Dex ist mein Nachbar, der wohnt direkt gegenüber. Aha. Lisa ist seine Freundin und mit Bonnie war ich befreundet. Das gerade ist mein Problem. Cole und Reed sind beide verschwunden. Ah. Mrs. Meller wurde das tragische Opfer eines Brandunfalls. Ihre Freundin, sagen Sie? Mhm. Aber Sie haben an der Beerdigung nicht teilgenommen. Ich konnte nicht. Das hat mich zu sehr mitgenommen. Oh, das begreife ich. Man hat mir gesagt, Sie und diese Reed hätten was miteinander gehabt? Nee, die gehörte zu Dex. Ich stehe nicht auf schwarz, wenn Sie wissen, was ich meine. Eigentlich ist die Sache ja streng vertraulich, aber vielleicht können Sie mir helfen. Ich werde mich bemühen. Ein schwarzer Geschäftsmann ist entführt worden und uns liegen Informationen vor, dass ein Lösegeld von 2 Millionen ausbezahlt wurde. Diese Schlampe hatte wegen der Versicherung den Betrag erhöht. Eine stattliche Summe. Aber der Mann wurde nicht freigelassen. Unsere Nachforschungen deuten nun darauf hin, dass Cole und Reed mit der Sache zu tun haben könnten. Ah. Könnte es auch sein, dass der Geschäftsmann die ganze Sache inszeniert hat? Ja, das kann schon sein, ja. Aber Sie glauben eher nicht. Sollten Sie von diesen beiden Personen hören, rufen Sie mich bitte an. Hier ist meine Karte. Dannys Haus war leicht zu finden und sein Wagen stand draußen. Brauchte 20 Sekunden. 5 Minuten später war ich weg. Jetzt musste ich nur noch Danny und George in den Wagen kriegen und, wie Lauren Bacall einmal sagte, pusten. Sind wir soweit? Ja, ich hab das Geld. Wo zum Teufel steckt es? Sei nicht schüchtern. Hey, woher soll ich denn wissen, dass ihr mit dieser Zahlung zufrieden seid? Aber Nick, du hast doch mein Wort drauf. Also los, her mit den Mäusen. Glaubst du denn, ich hätte es hier im Haus? Ich habe meinen Transit und ihr fahrt mir hinterher. Nein, nein, nein. Du fährst in unserem Wagen. Dann läuft die Sache nicht. Dort steht das Telefon. Okay, Blödmann. Aber eine falsche Bewegung und du hast ausgesorgt. Ich stieg in meinen Transit und fuhr nach Wimbledon Common. Eine gute Stunde Fahrt. Ich wusste, das würde sie anpissen. Aber sie blieben dran. Die Die Druckwellen brauchten eine Sekunde, bis sie bei mir ankamen und den Transit durchschüttelten. Einen Moment lang konnte ich mich nicht rühren. Dann drehte ich den Zündschlüssel und sah zu, dass ich von dort wegkam. Der Flug nach New York war pünktlich. In meinen Geldgürteln ruhte sanft eine gigantische Menge Kohle. Als ich die Rolltreppe runterkam, verhafteten sie mich. Lesen Sie ihm seine Rechte vor. Sie brachten mich nach Rikers. Hey Kumpel, wir haben die Zelle von Sid Vicious für dich reserviert. Da wirst du dich wohlfühlen. Ich fragte mich, ob Amerika wirklich so toll ist, wie alle immer sagten. Das war der Krimi in 1 Live Plan B. Rilke on Black von Ken Bruhn.